Die Zeitung-Rodong-Sinmun vom 31. Oktober brachte einen Beitrag ihres Kommentators mit dem Titel »Der politische Superskandal in Südkorea und das Gemeinwesen des Park-Geun-Regimes«. Zurzeit, so unterstrich der Kommentator, ist die ganze südkoreanische Gesellschaft höchst schockiert und erschrocken, nachdem eine in der Geschichte beispiellose Korruptionsaffäre mit Amtsmissbrauch veröffentlicht wurde. Der auferregende Park Geun-hye und Chaesun-sil-Skandal entlarvt deutlich, dass die Park Geun-hye-Regierung das höchst missgebildete und morale und dumme Regime ist, das in der modernen Gesellschaft undenkbar ist. Wie durch den Volksaufstand vom 19. April der Landesverräter Lee Seung-man gestürzt wurde, durch starken antifaschistischen Kampf für Demokratie der Diktator Park Chung-hee elenden Tod fand, und durch demokratische Aufstände vom 18. Mai und vom Juni die Demokratie erlangt wurde, wird die Bevölkerung aller Kreise und Schichten Südkoreas die Park Geun-hye-Clique dafür hart bestrafen und zugrunde richten, dass diese durch volksfeindliche Tyrannei, innerkoreanische Konfrontation und proamerikanische Kriecherei dem Volk allerlei Unglück zugefügt hat. Das war Beitrag eines Kommentators der Zeitung Rodong Sinmun vom 31. Oktober.